Kennt ihr auch diese Typen, die sich die Nächte um die Ohren schlagen, mit Texte schreiben, um dann das Wochenende damit zu verbringen, sie ins Mikrofon zu rappen? Oder diese Typen, die Tag ein, Tag aus mit deinem Notizblock in der Hosentasche rumlaufen, falls sie mal eine lyrische Eingebung bekommen und diese festhalten wollen? Natürlich bin ich auch einer dieser Typen, die sich vom Großteil ihrer Familie abgewendet haben und ihre Freunde zur Familie gemacht haben. Ich bin einer dieser Typen, der mehrere Namen hat. Bei der Polizei heiße ich Aktennummer 04738-2210-1987-F. Für meine Familie bin ich schwarzes Schaf oder auch verstoßener Sohn. Ich bin einer dieser Typen, die von ihrer Mutter herzlich »Hast du Hunger?« oder »Wann kommst du mich nochmal besuchen?« genannt werden. Ich bin einer dieser Typen, die sich von dem Großteil ihrer Familie abgewendet. Nein, halt, das hatte ich schon gesagt. Naja, auf jeden Fall bin ich einer dieser Typen, der den Rekord im »Vom Leben gefickt werden« hält. Wenn mich jemand fragt, so bin ich. Mein Name ist Fuhr.